Ihre Aufregung nahm kein Ende und sie wurde mit jedem Augenblick gereizter. Bald stürzte sie sich auf die Kinder, schrie sie an, redete auf sie ein, lehrte sie auf der Straße in Gegenwart aller, wie sie tanzen und was sie singen sollten, begann ihnen zu erklären, warum dies nötig sei, geriet in Verzweiflung darüber, dass sie es nicht begriffen, und schlug sie. Dann stürzte sie wieder ins Publikum, wenn sie einen einigermaßen besser gekleideten Menschen entdeckte, der stehen blieb, um sich die Sache anzusehen, und sie beeilte sich sofort, ihm zu erklären, wie weit es mit Kindern aus einem feinen, man kann sogar sagen aristokratischen Hause gekommen sei. Wenn sie in der Menge Lachen oder ein freches Wort hörte, fiel sie sofort über diesen Menschen her und begann sie zu beschimpfen. Einige lachten darüber, andere wieder schüttelten den Kopf. Aber alle fanden es offenbar fesselnd, der Wahnsinnigen und ihren erschrockenen Kindern zuzusehen. Die Pfanne, die Lebesjetnikow erwähnt hatte, war nicht da. Raskolnikow wenigstens sah sie nicht. Katharina Iwanowna schlug den Takt nicht auf einer Pfanne, sondern mit ihren mageren Händen, wenn sie Poletschka zum Singen und Lenja und Kolja zum Tanzen antrieb. Sie fing selbst an mitzusingen, wurde jedoch jedes Mal beim zweiten Ton von einem quälenden Husten unterbrochen. Dann war sie von neuem verzweifelt, fluchte auf ihren Husten und weinte sogar. Am meisten brachten sie das Weinen und die Angst Koljas und Lenjas auf. Sie hatte wirklich den Versuch gemacht, die Kinder wie Straßentänzer oder Gaukler zu kostümieren. Dem Knaben hatte sie einen Turban aus rotem und weißem Stoff aufgesetzt, damit er einem Türken ähnle. Für Lenja hatte der Stoff zu einer Kostümierung nicht gereicht, daher trug sie nur ein rotes, gestricktes Käppchen des verstorbenen Semjon Sacharitsch auf dem Kopf, und an dieses Käppchen war eine abgebrochene weiße Straußenfeder angesteckt, die noch der Großmutter von Katharina Iwanowna gehört hatte und die bis jetzt als ein altes Familienstück im Koffer aufbewahrt worden war. Poletschka war in ihrem gewöhnlichen Kleidchen. Sie blickte schüchtern und hilflos die Mutter an, wich nicht von ihrer Seite, verbarg die Tränen, schien zu ahnen, dass die Mutter wahnsinnig geworden war, und schaute unruhig um sich. Die Straße und die Menschenmenge beängstigten sie aufs Äußerste. Sonja wich auch keinen Schritt von Katharina Iwanowna, weinte und flehte sie an, nach Hause zurückzukehren. Katharina Iwanowna aber blieb unerbittlich.